Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor Zappa, Beefheart, Stooges, der frühe US-Underground. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Erst 1997 wurde der Titel Machines vom britischen Mojo Magazine in die Liste der 100 besten Psychedelic-Songs gewählt. Sänger John Emmelin von der gerade gehörten Band Lota and the Hand People sagte zu Recht, dass sie wohl damals ihrer Zeit voraus waren. Die Zeit war 1967, wo das Debüt der Band aus Denver erschien. Ebenfalls seiner Zeit voraus Frank Zappa mit seinen Mothers. 1967 erschien das Album Absolutely Free und hier war der Name auch Programm. Keine einzelne Musikrichtung, sondern die Vielzahl der Stile war es, die Zappa gerne fusionierte und seine Hörer damit verwirrte. Hören wir von dem ganz frühen Zappa den Song Absolutely Free. Song is discorporate. It means to leave your body. Discorporate and come with me. Shifting, drifting, cloudless, starless, velvet valleys and the Zappa Sea. Wah wah. Unbind your mind. There is no time to make your stamps and paste them in this corporate, and we will begin. Wah wah, flower power sucks, sucks. Diamonds on velvets, on gold, on bricks, on Amit, on Cupid, on Donner and Blitzen, on up and away and afar and a go go. Escape from the way of your corporate logo. cushions of velvet and satin, to music by magic, by people that happen to enter the world of a strange purple jello. The dreams as they live them are all mellow yellow. Unbind your mind. Ich hatte im letzten Jahr mal ein Interview mit John Cale von Velvet Underground. Cale hat ja in der gleichen Zeit wie Zappa gewirkt und war gleichzeitig von dessen Klängen nicht begeistert. Er mochte nie die Ironie eines Frank Zappa, sondern hat mit The Velvet Underground eine Art Gegenentwurf geschaffen. Wir haben ja schon mal in der ersten Stunde ein Stück von der legendären Platte mit der Banane gehört, als sie rauskam, kommerziell erst einmal floppte. Doch hört man sich heute beispielsweise Stücke wie Venus in Furs an, das 1967 erschien, so wird klar, dass hier zeitlose Kunst entstand. Cale wusste damals schon, dass man diesen Sound niemals kopieren konnte. So eigen, so verschroben, so atmosphärisch. Bleed for me. could sleep 4,000 years, 1,000 dreams that would awake me. Different colors made of tears. Shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Captain Beefheart mit Electricity, wenn man bedenkt, dass das Album Safe as Milk 1968 erschien, was für ein mutiger und experimenteller Sound, der selbst heute noch für Erstaunen sorgt. Die Gruppe MC5 stammt ebenfalls wie die Stooges aus Detroit. Detroit hatte seine ganz eigenen Vorstellungen von Rock'n'Roll und MC5 versuchten, das Grundprinzip des Free Jazz und der Improvisation auf eine Rockband zu transferieren. Der Song Kick Out the Jams ist auch auf dem Sampler Creative Outlaws US Underground 1962 bis 70 vertreten und stammt aus den späten 60ern. Kick out the jam! Yes! Kick out the jam! I have to kick them out! Yes, I'm starting to sweat, and now my shirt's on, but what I'm feeling in the sound that I'm about to be sound, and if I'm off the ceiling. You get the feeling you got it. Slap them all, put that mic in my hand, and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. The kick out. Wie viele der Bands, die im heutigen Soundcheck eine Rolle spielen, ist auch die Musik von Jimi Hendrix. Er ist in späteren Jahren so richtig gewürdigt worden. Zu schrill, zu unberechenbar, zu underground. Ich kann mich an einen echt gelungenen Clip eines bekannten Jeans-Herstellers erinnern, in dem der Song nochmal viele Jahre später vorkam. Sei mehr als eine Nummer, so die Message des Clips. Und das war die Musik von Jimi Hendrix immer und wird es wohl immer bleiben. Aus dem Jahr 1968, Crosstown Traffic. We'll be right back. Ich habe die amerikanischen Stooges schon mal erwähnt. Auf ihrem ersten Album gab es den Song 1969, den der Schreiber der Liner Notes zum Sampler Creative Outlaws als Abgesang auf die 60er Jahre beschreibt. 1969 oder 1969 mit einem aggressiven Iggy Pop war eher nihilistisch und voller Untergangsstimmung auch seiner Zeit voraus, denn gerade die Stooges wurden gerne von der Punkbewegung als Vorreiter zitiert. Perlen für die Säue, Pearls Before Swine, so nannte sich eine Band aus der New Yorker Folk-Szene. Ihre sehr psychedelischen Songs hatten etwas sehr Zeitloses und wirken gerade heute, wo es so viele neue Folkbands gibt, wieder modern. Hören wir von 1969 vom ersten Album One Nation Underground, Pearls Before Swine mit Morning Song. Along the cold and gross looking out the gray wall dwarf leaps high, dwelling in dark victorious silence with a cry. Rasseln, Trommeln, Schellen und Akustikgitarren prägten den Sound von Exhuma. Hinter der Formation steckte Anthony McKay, der seine ganz eigene Idee von Folklore hatte, in die der Wahlen New Yorker alle möglichen Einflüsse einfließen ließ. 1970 erschien das erste Exhuma-Album und zeigte, dass auch Folkmusik eine wirklich eindringliche Kraft haben konnte. Hören wir You Don't Know What's Going On. You don't know what's going on. You don't know what's going on. You can't make the world go round. You don't know what's going on. You're here today and tomorrow you're gone. When the holy cow is milking and the greenbacks are rolling, you are king and queen in, but when the greenbacks turn brown and you fall down, what you gonna do, baby? Come after with me, come and I'll take my hand. I'm going home. Come go with me. Come. Wenn es um experimentelle Folkmusik ging, ist Tim Buckley ganz vorne. Gerade das Album Star Sailor war nicht gerade ein Kassenknüller. Und das Titelstück ist selbst heute, 41 Jahre später, noch so befremdlich und so beängstigend, dass es ein kleines Wunder ist. Von 1970 Tim Buckley mit Star Sailor. Oh, Hört man die Musik der aus Berkeley stammenden Band Kaleidoscope, so erinnert sie vielleicht an weniger an Crosby, Stills, Nash & Young oder den Birds. Kaleidoscope haben die Musik anderer Kulturkreise mit in ihren Sound einfließen lassen und nach dem Motto ihres Songs Keep Your Mind Open, also den Geist offen zu halten, gelebt und gewirkt. Und das hört man an den Harmonien und den frühen Soundeffekten, die sie unauffällig beigemischt haben. Fought with men like chess, no consequence of lies. And the only sound that's heard is that of weeping wives. Still love remains in some strong halls. Keep your mind open. Keep your mind open. Da waren Sie mit etwas Verspätung, Kaleidoscope mit Keep Your Mind Open. Einer der bekanntes oder einer der unbekannten Protagonisten des amerikanischen Undergrounds, Tiny Tim, eine obskure Gestalt, die mit Ukulele durch die New Yorker Nachtclubs tingelte und seine schrägen Songs zelebrierte. 1968 erschien sein erstes Album God Bless Tiny Tim, das heute noch schräg erscheint und ein wenig an das englische Monty Python Kollektiv erinnert. Hören wir den Song The Other Side. One eye is brown, the other is brown. I am a fish, I swim around. You say I'm lost, I disagree. The map has changed, and with it. Gliding through the seaweed, what strange things I see below. Cars are waiting, windshields wiping, nowhere left to go. Of land, the children hide beneath the sand as golden toys come floating down. I play the fish, I swim around. Gliding through the ceiling, what strange things I see below. Cars are waiting, windshields wiping, nowhere left to go. Weiter mit den Chamber Brothers, deren großer Hit das folgende Time Has Come Today war, das im Originalwort 10 Minuten lang war. Blues, Gospel, Trap of Rock und Psychedelic Elemente. Hören wir vom Sampler Creative Outlaws die Single-Version. Anyway, time has come today. I got dollar sign. Time. Time. Now the time has come. Time. There are things to realize. Time has come today. Time has come today. Look like what I done rolled the last time down. Throw me down that line. Back what I done rolled that time down. Put y'all down that line. And I tell that wonder what I done jump through this town. Lord, that old round. Lord, that whole rock country, man, is overblown. You know, I can't stay. I'm going to go wild, huh, boy? I want to go to the hill country, but it got me bummed. Now, let me out now, Lila, still was rising high. Louis, boy, around Lila, Timmy. River's raging high. Boy, it's rising over there, yeah. I'm gonna move over to Green Bar. Boy, I'll take a good bar. So yeah, I wonder that the Lord is a bro. Road won't everywhere. The one I had even had to leave. Knowing that road everywhere. Boy, you can't never see y'all. I would go down the road down, but they tell me it's water now. Now the water now, mama, don't duck y'all this down. Well, now tell me the water, don't duck y'all this down. Boy, I'm going to Big Boy. Well, I'm going to Big Boy for a high mind. I am going out that water while land don't ever flow. Well, I'm going on a hill where water don't never blow. Boy, Shark is calling, it's still a down shore. Fallout County, one is down over at Tallahatchie. Boy, when Tallahatchie, you gotta go over there. Lord, the water that rests on that old Jackson. The water done raging on the Jackson Road. Boy, got my claws. I'm going back to the hill country. Won't be one no more. Charlie Patton vom Sampler Doom and Gloom mit High Water Everywhere. Ohne den Urblues wäre der amerikanische Underground nicht denkbar gewesen. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um den frühen US-Underground ging. Hören wir bis zu den Nachrichten noch ein paar Takte. Abba Zabba von Captain Beefheart vom Album Safe as Milk. Am Mikrofon verabschiedet sich schon mal Thomas Elbern. Thank you. Deutschlandfunk.